Kann gestern, kann heute, sagt Sophia Loren, kann es so wichtig wie eh und je, so notwendig, so essentiell für die Regisseure und die Filmliebhaber auf der ganzen Welt. Kann ist groß, so wie der Preis, den ich heute Abend übergebe. Anke Lewicke, war das ein bewegender Moment, als Sophia Loren heute Abend während der Preisverleihung auf die Bühne kam? Ja, es war ein sehr schöner Moment und der ganze Saal hat sich natürlich direkt erhoben. Da stand dann plötzlich Kinogeschichte und sie hatte vorher auch eine Masterclass hier in Cannes gegeben und die wurde angekündigt mit La Reine Sophia Loren, die Königin Sophia Loren, so hofiert Cannes eben immer die Stars. Und das Schöne war dann noch, dass Marcello Mastroianni ja in diesem Jahr das Plakatmotiv war und das sagte dann Sophia Loren auch nochmal ganz wehmütig, erinnerte sie an diesen Schauspieler, hat nochmal gesagt, dass die beiden zusammen 13 Filme gedreht haben und dann wird einem in diesem Moment auf einmal klar, was für eine tolle Geschichte eigentlich das europäische Kino immer wieder geschrieben hat. Jetzt ging die Goldene Palme, auf die wir jetzt die ganze Zeit gewartet haben, an einen türkischen Film, Winter Sleep heißt der. Was ist das für ein Film und was für eine Art Kino wurde da ausgezeichnet? Ja, vielleicht sollte man erstmal sagen, dass der Regisseur Nuri Bilge Ceylan eigentlich auch schon Stammgast ist. Das war sein vierter Film hier und er ist sicher der wichtigste türkische Regisseur zurzeit. Und er hält mit seinen Filmen eigentlich stets die Stimmung in seiner Heimat fest. Seine Filme sind Expeditionen in die Gegenwart. Und dieses Mal war es allerdings Anton Tschechow, der ihn inspiriert hat, wie er in Cannes auf der Pressekonferenz erklärt hat. The starting point of the film, of course, it was a Chekhov, several Chekhov stories, but of course I wouldn't. Am Ursprung standen Tschechows Kurzgeschichten. Aber natürlich haben diese Kurzgeschichten etwas mit unserem realen Leben zu tun. Diese Geschichten wirken so, als seien sie für die heutige Türkei geschrieben. Und letztlich sind die Menschen überall dieselben. So sehe ich das Leben. Actually, human is the same everywhere. That's what I, how I see life. Ja, und Winterschlaf ist dann wirklich der richtige Titel für diesen Film. Also er folgt einer Handvoll Menschen aus verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Schichten, Milieus. Und alle scheinen sprachlos, sie alle scheinen in einer Stagnation und in einer Lethargie gefangen. Und ich finde es ganz erstaunlich, wie dieser Film eigentlich dann verbunden ist mit den Auseinandersetzungen gerade in der Türkei, mit dem groben Unglück. Auch wenn er lange Zeit vorher geschrieben wurde, aber er hält eben die Stimmung fest, die jetzt hochkocht. Die Stimmung, die jetzt in eine Revolution, in ein Aufbegehren umschlägt. Also die Tschechow-Agonie und Gelangweiltheit der Menschen oder Orientierungslosigkeit auch so als ein Stimmungsbild der gegenwärtigen Türkei. Kann man daraus schließen, dass das auch so ein bisschen eine politische Entscheidung war, diesen Preis an diesen Film zu geben? Nee, das würde ich nicht sagen. Also es ist einfach auch ein Regisseur, der formal unheimlich kühn arbeitet, der dem Zuschauer auch etwas abverlangt, herausfordert. Also man muss sich auf seine Bilderwelten regelrecht einlassen. Also Schauplatz ist eine winterliche Landschaft. Hier haben sich in ein Hotel türkische Intellektuelle aus Istanbul zurückgezogen. Und das sind jetzt so ganz lange Dialogszenen und da prallen eben die verpassten Lebenschancen, die unerfüllten Träume aufeinander. Und diese Szenen entwickeln aber so einen ganz seltsamen Sog, weil sie so einen Einblick in die Innenwelten dieser Menschen geben, weil alles so ausgesprochen wird und dann am Ende der Dialogszenen, dann verharrt die Kamera immer noch auf den Gesichtern und das ist dann eben immer der Moment, wo das Gefühl die Mimik bestimmt. Also das ist schon interessant und als Kontrast gibt es dann immer wieder Landschaftsaufnahmen, dann das, was gesagt wurde, was da reflektiert wurde, das findet dann sozusagen in der Natur immer wieder einen Widerhall. Also ich würde sagen, hier wurde ein Regisseur natürlich für ein politisches Stimmungsbild ausgezeichnet, aber gleichzeitig ist er auch wirklich ein Regisseursvisionär. Jetzt waren auch zwei Regisseurinnen im Wettbewerb vertreten und der große Preis ging nun an den italienischen Film Die Wunder von Alice Rohrwacher zurecht. Würde ich mal sagen, falsch verstandener Feminismus. Also man hat ja immer damit gerechnet, dass Jane Campion jetzt hier eine Regisseurin nochmal auszeichnet. Das verstehe ich jetzt hier überhaupt nicht. Also der Film ist eine Reflexion darüber, wie Hippie-Utopien noch funktionieren. Das Ganze spielt so um 1990 auf dem italienischen Land. Es geht um eine Familie, die ziemlich abgeschieden leben, also und Honig eben selbst machen. Und das ist eigentlich immer die Perspektive der Töchter, die sozusagen die Utopien von dem Vater noch weiterleben müssen. aber gleichzeitig so die Gefangene dieser Utopien sind. Und das hat man aber alles schnell verstanden. Der Vater bleibt auch eindimensional und die Härte dieses abgeschiedenen Lebens, die wird einem nie physisch erfahrbar gemacht mit der Kamera. Ich habe eher das Gefühl, das wird alles so abgefilmt, dann schwenkt die Kamera mal wieder von links nach rechts und von rechts nach links. Also das ist eine Entscheidung, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ist denn wer leer ausgegangen, dem Sie unbedingt gerne einen Preis gegeben hätten? Nee, ich hätte es vielleicht umgetauscht, weil es gab ja den Preis der Jury dann für zwei Regisseure, interessanterweise für den ältesten Regisseur, für Jean-Luc Godard, und für den jüngsten, für Javier Dolan. Und das ist ja das kanadische Wunderkind, der hat mit 25 Jahren schon 6 Filme gedreht und ich finde es ganz schön, weil der ist eigentlich mit Nouvelle Vague, also mit Truffaut und Godard groß geworden. Dessen Filme haben auch sowas Überbordendes wie die Truffaut und Godard-Filme der 60er Jahre. Er nimmt die Kamera auch vom Stativ. Und dann sind die Filme aber auch wie hier Mommy, große Oper. Es geht um einen physisch gestörten Jungen, der mit seiner Mutter zusammenlebt. Und man kann mit diesem Jungen nur zusammenleben, wenn man einfach mitbekommt, dass er sich nicht an Konventionen halten kann. Und der Regisseur hält sich eben auch an gar keine Konvention. Und da gibt es immer wieder Musik, Tanzszenen, dann gibt es wieder Prügelszenen. Und bei allem, auch wenn das so groß alles ist, so knallige Bilder, haben die Gefühle trotzdem was Wahrhaftiges. Also man versteht die Liebe und die Verzweiflung der Mutter immer. Und insgesamt ein guter Jahrgang? Ich würde mal sagen, Cannes sollte so ein bisschen aufhören, mechanisch die alten Meister einzuladen. Also immer Ken Loach, der doch wieder nur ehrenwertes Agitprop-Kino geliefert hat. Oder Atom Egoyan, das war nur ein prätentiöser Thriller. Also man sollte mehr auf Entdeckungsreise gehen. Aber Cannes hat einmal mehr gezeigt, dass es auch heute, auch trotz Video on Demand und Internet, einfach noch Festivals braucht, weil die digitalen Bilderfluten müssen ja vorsortiert werden. Und das machen die Kuratoren von einem Festival. Deshalb kann man dann hier so Stimmen sehen wie von Nuribilge Ceylan. Und so ein Festival hat dann ja auch diese ganze Medialität, um diesen Namen bekannt zu machen. Der geht jetzt durch die Schlagzeilen und ich witzel schon die ganze Zeit mit meinen Kollegen hier. Wir haben uns schon den Rollator für in 20 Jahren reservieren lassen. Anke Lebeke, noch nicht mit dem Rollator live aus Cannes, wo heute die 67. Filmfestspiele mit der Verleihung der Goldenen Palme zu Ende gingen.